Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß. Hier ist die Elite. Grüß Gott und herzlich willkommen zur Elite-Folge über den Juli. Ich bin der Ausrufsidi. Auf der anderen Seite ist das Zeilenende. Ja, wir sind zusammen die Elite. Glück auf. Glück ab. Was hatten wir über Dialektnachahmungen in diesem Podcast vereinbart? Das war ja jetzt zumindest so halbwegs mein Heimatdialekt. Also. Was hatten wir vereinbart? Naja, ich habe den 14. Juli für den Juli. Ich habe den 18. Juli, das heißt, du darfst anfangen. Naja, schön. Also Schokolade. Nicht gut. Das ist gut. Schokolade ist gesund. Man sollte das Januar mit gesunden Sachen beginnen. Ich habe vergessen, dass ich hier anfange. Also München, Deutschland. München ist diese Stadt bei Haar, oder? Genau. München. Bei Haar bei München. Was schätzt du, was es in München sein könnte? Irgendjemand hat im Hofbräuhaus eine Rede gehalten. Nein. Aber Hofbräuhaus ist gar nicht so schlecht. Also es geht um ein Gastro-Thema. Dann hat jemand beschlossen, dass das andere Hofbräuhaus geschlossen werden muss, weil damit das Laster in dieser schönen Stadt keine Chance hat. Der Koch Alfons Schubeck wird in einem zweiten Verfahren wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Die Gesamtfreiheitsstrafe beträgt nun 4 Jahre und 3 Monate. Dann können wir davon ausgehen, dass das Essen in der entsprechenden Justizvollzugsanstalt besser werden wird. Ich finde witzig, dass da steht in einem zweiten Verfahren. Mhm. Weil eins nicht gereicht hat. Die Steuerhinterziehung war so groß, da haben sie 2 gebraucht. Ja, der Witz ist ja, dass er 1994 zum ersten Mal verurteilt wurde. Tja. Ja, siehst du, das ist, also ich finde, das ist quasi gewohnheitsmäßiges Steuerhinterziehen. Damit ist er eigentlich ein typischer Deutscher. Ja, man muss ja dazu sagen, du kennst doch diesen schönen Satz, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ja, aber Hans heißt Alfons. Was Hänschen schon mal versucht hat und gescheitert ist, kann Hans ja trotzdem noch mal probieren. Es ist sowieso, das hat sich mir bei Steuerhinterziehung sowieso nie erschlossen, weil also in Deutschland gibt es ja eine sogenannte Steuerzahlvermeidungsgesetzordnung für reiche Leute. Man muss eigentlich gar keine Steuern hinterziehen, weil man sowieso gar keine zahlt. Warum hinterzieht man dann trotzdem welche? Das hat sich mir so, das erschließt sich mir immer noch nicht so ganz. Aber das muss mir, keine Ahnung, vielleicht kann mir das Lars Klingbeil mal erklären. Nein, mein eigentlich faszinierendes Ding war, dass in einem zweiten Verfahren, denn es war eigentlich das dritte. Er ist ja 2023 auch schon mal. Ja, oder? Nee, 2022 wurde er auch schon mal verurteilt. Da hat er dann 3 Jahre und 2 Monate bekommen. Beim ersten Mal hat er quasi eine Geldstrafe von einer Viertelmillion, damals noch D-Mark bekommen. Mhm. Also ungefähr 125.000 Euro. Mhm. Inflationsunbereinigt. Ja. Und am 5. Juli wurde übrigens das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet. Schön. Deswegen hat man ihm wahrscheinlich auch keine Geldstrafen mehr gegeben, sondern Gefängnisstrafen, wenn man sich gedacht hat, die Kohle säen wir nie wieder. Das ist richtig. Plus, wie gesagt, er kann ja was dafür tun, dass die kulinarischen Genüsse in der JVA, keine Ahnung, wo landet er denn, in Landsberg? Mhm. Landsberg am Lech. Könnte ja sein, dass man da vielleicht dann zukünftig auch wieder irgendwelche politischen AgitatorInnen einsetzen lassen möchte, dann sind die wenigstens gut versorgt. Gut, ich meine, man muss dazu sagen, es gibt jetzt auch noch genügend Möglichkeiten, wo er hinten raushängen kann, weil es gab ja auch noch Ermittlungen und eine Anklage wegen Insolvenzverschleppung und so weiter und so fort. Das ist auch so, das ist so ein Ding, was sich selber beschäftigt, oder? Das. Also nein, jetzt sehe ich es hier gerade. Am 14. Juli, jetzt bin ich immer in die Nachricht noch, wurde Schubeck unter anderem wegen Insolvenzverschleppung erneut verurteilt. Also da ist nicht nur wegen Steuerhinterziehung, sondern wegen Insolvenzverschleppung. Ach guck. Ja, ich hab nur die Schlagzeile mir angeschaut und dachte so, naja, schön. Man muss allerdings dazu sagen, er hat den Kaiser-Augustus-Orden der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval bekommen. Respekt. Naja. Ist das nicht, Trier ist nicht diese Wieder des Tieren. Nein, das ist Aachen. Das ist Aachen. Ah, gut. Kaiser Augustus Orden. Ist der verwandt oder verschwägert mit dem August, dem Starken? Nein. Das ist der Kaiser Augustus Römisches Reich, nicht Großherzog August Heiliges Römisches Reich. Wichtiger Unterschied. Das eine heilig, das andere nicht. Und er hat übrigens in Wassenberg, NRW, die goldene Schlemmerente gewonnen. Die goldene Schlemmerente. Ja, meine Güte. Ja. Aber was ich übrigens auch mit dieser Nachricht noch verbinde, ist halt tatsächlich, wir haben jetzt quasi einen Fußballmanager, der wegen Steuerhinterziehung hinter Gitter kam, aus Bayern. Wir haben einen Koch, der wegen Steuerhinterziehung in Bayern hinter Gitter kam. Und die sehen sich auch noch so relativ ähnlich. Also es sind alle so gemütliche bayerische Typen heute, die da sitzen. Wobei man dazu sagen muss, der Hoeneß ist ja ein Franke, wenn ich es richtig weiß. Aber so diese bayerische Gemütlichkeit, also das Großkönigreich Bayern, so dieses gemütliche, zünftige, oh ja, scheiße, jetzt habe ich vergessen, die Steuern zu zahlen. Ah ja, okay. Kann ja mal passieren. Mhm. So. Und deswegen brauchte ich am Anfang Schwäbisch, um jetzt als Gegengewicht hinten raus so ein bisschen bayerisch. Aber ich gehe davon aus, du wirst eine ganz andere Nachricht haben. Natürlich habe ich eine ganz andere Nachricht. Berlin, 18. Juli 2025. Mit den Worten, das, was Frau Brosius-Gersdorf in den letzten Wochen erlebt hat, ist völlig inakzeptabel, bestätigt Friedrich Merz in der Sommerpressekonferenz, dass seine Fraktion keinerlei Anstand besitzt und er nicht in der Lage ist, diesen einzufordern. Und das trotz Neuwahl. Brosius Gersdorf, war das nicht diese Verfassungsgerichtskandidatenrichterin, die so der Presse zu entnehmen, den Menschen am liebsten gerne die Babys aus dem Leib reißen möchte und im Neckar ertrinken? Ja, genau. Die ganz schlimme linksradikale Verfassungsfeindin mindestens. Weil ich glaube auch, weil sie theoretisch darüber nachgedacht hat, dass es eventuell legitim sei, gegen die AfD ein Verbotsverfahren anzustreben. Und dann aber am Ende gesagt hat, das hätte ja so im aktuellen Zustand gar keine Zukunft, aber möglich. Also das Witzigste an dieser Debatte war ja, da sind ja Plagiatsvorwürfe aufgekommen, dass sie angeblich aus der Habil-Schrift ihres Mannes abgeschrieben haben sollte. Der erst nachher veröffentlicht hat. Mehrere Jahre. Ja. Also das war eine Debatte, das konnte man sich anschauen und sich nur so denken, ihr habt alle keinerlei Anstand und es ist sehr schön, dass Friedrich Merz das auch anerkannt hat und eingesehen hat, dass seine Truppe da gar keinen Anstand hat und er jetzt sicherlich alles in seiner Macht Stehende tun wird, damit Deutschland wieder besser funktioniert, auch auf Bundestagsebene. Weil man muss ja dazu sagen, solche Richterwahlen in den USA sind ja beispielsweise immer schon mit einem relativ parteinahen Besetzungsding unterwegs. Warum lässt man nicht einfach Verfassungsrichterkandidaten einfach davor schon komplett durchleuchten, schreibt alle Informationen hin und macht einen Gesinnungstest mit ihnen und sowas, weißt du, so, das wäre doch jetzt einfach auch mal so Rasterfahndung nach dem perfekten Richter. Der eigentliche Witz ist ja, dass das so war. Dafür gibt's ja diesen Richterwahlausschuss, da hat man sich ja schon geeinigt. Und weil man da nichts gefunden hat, hat man danach ja Fake News erfinden müssen, um diese Frau trotzdem zu verhindern. Aber ja, die Amerikanisierung Deutschlands schreitet weiter voran, das hat das auch. Ich glaube, so, also es gab immer mal wieder in der Vergangenheit so Richter fürs RichterkandidatInnen fürs Bundesverfassungsgericht. Es waren so 2 oder 3, glaube ich, in der Vergangenheit, die es dann nicht geworden sind, aber das hat man so, das ist dann so im Nachgang bekannt gekommen, dass man sich da vorher still und leise darauf geeinigt hat, den wählen wir nicht, also versucht's gar nicht erst. Und hier hat man sich darauf geeinigt, dass man sie wählt und dann doch nicht. Mir fällt übrigens auf, dass du relativ wenig Weltgeschichte irgendwie reinbringst. Du hast fast nur. Möchtest du etwa behaupten, dass nicht die Vorsehung uns Friedrich Merz geschickt hat, wie alle deutschen Kanzler? Kann es sein, dass dein Jahresrückblick so zusammenfließt unter dem Satz, am deutschen Wesen soll die Welt genießen? Das weiß ich noch nicht. Das werden wir am Ende sehen. Jedenfalls im März erstmal der Bauer die Rösser einspannt und dann gucken wir mal weiter, wie das so weiterläuft. Oder natürlich, man kann diesen Satz ja erweitern, am deutschen Wesen und bayerischen Bieren soll die Welt krepieren. Das hast du sehr schön formuliert. Aber ich hatte schon so im Gespür, dass du eher mit so positiven Nachrichten ums Eck kommst. Da dachte ich mir, ich muss dir die Laune ein bisschen verderben. Ich finde Alfons Schubeck jetzt nicht unbedingt eine positive Nachricht. Na, es ist ja eine positive Nachricht, dass wenigstens manche reiche Leute in Deutschland noch wegen Steuerhinterziehung und Insolvenzverschleppung verurteilt werden. Es dauert zwar lang, sie müssen sehr alt werden, aber wer weiß, vielleicht doch mal irgendwann. Ja, ich glaube, hat auch irgendwas mit der goldenen Sonne zu tun, sehe ich hier, aber es war Black Sun, was irgendwie schlimm war, ne? Die goldene Sonne war gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was die goldene Sonne sein soll. Ne, irgendein Preis für Köche. Ich glaube, die schwarze Sonne war irgendeine komische kriminelle Vereinigung in irgendeinem Science-Fiction-Universum. Das weiß ich nicht. Die schwarze Sonne ist aber dieses Pseudo-Hakenkreuz mit den 12 Armen, was es auch auf der Wewelsburg als Bodenmosaik gibt. Und das ist eine von den Ordensburgen der SS. Deshalb ist die schwarze Sonne in Neonazi-Kreisen ein beliebtes Tattoo. Okay, wunderbar. Wir sind wieder bei Friedrich Merz gelandet. Ja. Welche Tattoos Friedrich Merz hat, werden wir dann in der nächsten Folge vielleicht klären. Oder auch nicht. Achso, noch vor einer rechtskräftigen Verurteilung im Strafprozess wegen Steuerhinterziehung gab der Bayerische Rundfunk im Oktober 2022 bekannt, sämtliche Sendungen mit Schubeck, darunter auch ein vorproduziertes, bisher nicht ausgestrahltes Projekt, vorerst aus dem Programm zu nehmen. Muss man mal sagen, also Ich fände jetzt auch, man könnte auch einfach mal Markus Söder einfach schon vorausschauend canceln. Vorausschauend einfach alles. Ja. Und Herrn Dobrindt auch. Also der Bayerische Rundfunk könnte einfach nur bereits vor rechtskräftiger Verurteilung. Nein, die Geschichte wird ihn errichten. In diesem Sinne. Macht's gut. Tschüssing.